von mir geht. Und die Stimme sprach zu mir, dass mir mein Herz die Wahrheit verrät. Und ich fragte, warum die Wahrheit nicht endlich Wahrheit spricht. Und sie sagte, die Lüge ist stärker, sie lässt die Wahrheit nicht. Ich fragte nach den Gründen, warum es nur so ist. Dunkle Mächte wollen verhindern, dass du stolz und aufrecht bist. Sag mir, warum ist das Leben so schwer? Warum sieht der Mensch sich selbst nicht mehr? Sag mir, wie lang herrscht noch Elend und Leid? Wie lang noch warten bis zum Tage der Gerechtigkeit? Wie lang noch warten bis zum Tage der Gerechtigkeit? Der Mensch sich selbst nicht mehr.